Abschnitt 13 aus Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Märchen von Friedrich Wilhelm Hackländer. Der Zauberkrug, Teil 1. Auf einem hohen, hohen Berge lag einmal ein schönes, stattliches Schloss, mit starken und festen Türmen, mit weitläufigen Mauern und tiefen Gräben umgeben, über welche schwere Zugbrücken hingen, und mit einem gewaltigen Burgtore, wo oberhalb desselben auf einem großen Steine das Wappen des tapferen Grafen eingehauen war, dem Berg und Schloss gehörte. Wie die Burg hieß, ist nicht genau anzugeben, tut aber auch nichts zur Sache, denn Mauern und Türme derselben sind zerbrochen worden, so daß kein Stein mehr auf dem andern liegt. Nur das Geschlecht, das darin gehaust, es war das der Schreckenberge, ist uns wichtig und merkenswert, da es bei der Zerstörung der Burg nicht mit zugrunde ging, sondern ein junges Zweiglein dieses berühmten Stammes ganz zufällig gerettet wurde. Die Schreckenberge hatten schon seit undenklichen Zeiten ihrem Namen alle Ehre gemacht, denn wenn ein Zug von Kaufleuten oder sonstigen Gewerbtreibenden sich diesem Berge nähern musste, so taten sie es nur mit Schrecken und hatten nicht Unrecht daran, denn ein Falke wird nicht leichter eine Taube gewahr, als die dort oben von ihrem hohen Wartturme die Züge der Krämer, selbst wenn sie der größeren Sicherheit halber des Nachts marschierten, um in der Dunkelheit den gefürchteten Schreckenbergern zu entgehen. Es war ordentlich, als stünden die dort oben mit den bösen Geistern in Verbindung, denn noch nie war es bewaffneten Heerhaufen geglückt, die Krämer, die sich in ihren Schutz begaben, ungefährdet vorbeizubringen. Auch hatten sich schon oftmals die benachbarten Städte zusammengetan und sich mondenlang abgemüht, die Burg des Schreckenbergers von allen Seiten zu berennen, aber immer vergebens. Die guten Bürger sahen bei solchen Versuchen immer früher oder später ein, dass es doch besser sei, dem Schreckenberger hie und da einen Ballen Seidenzeug für seine erlauchte Gemahlin oder einen Wagen mit Häuten für die Knappen gutwillig zu überlassen, als sich den Ballen seiner Wurfmaschinen auszusetzen und so ihre eigenen Häute zu Markte zu tragen. Der letzte des hochansehnlichen und weltberühmten Geschlechts der Schreckenberge war Fratz von Schreckenberg und wohl der schlimmste und räuberischste, der je gelebt. Allein trotzdem war er beliebter als seine Vorfahren. Er ließ zwar nie einen Zug Kaufleute, ohne dieselben zu bestehlen, vorüber, ließ ihnen aber dafür auch etwas übrig und begnügte sich gewöhnlich mit der Hälfte der Waren. Die Kaufleute selbst oder ihre Reisigen, die er bewältigte, schleppte er nie mit in seine Burg, und solange Fratz dort oben hauste, stand das Burgverlies beständig leer. Auch streifte er nicht, wie seine Vorfahren, im Lande herum, sondern saß wie eine Spinne in ihrem Netz auf seinem Berge und nahm nur, was in seinen Bereich kam. An dieser Handlungsweise war neben seiner natürlichen Gutmütigkeit noch eine böse Prophezeiung schuld, die man einem seiner Vorfahren getan und welche Fratz von Schreckenberg als denjenigen bezeichnete, unter welchem die Burg zerstört werden sollte, so daß kein Stein auf dem anderen bleibe. Was aber den Herrn von Schreckenberg in späteren Jahren wieder auf die Prophezeiung aufmerksam machte und ihn nicht selten sehr betrübt stimmte, war der Tod seiner sehr geliebten und guten Gemahlin. Fratz hatte sich erst, als er schon ein Mann geworden war, in den Stand der heiligen Ehe begeben. Sollte aber das Glück, im Besitz eines so braven und guten Weibes zu sein, nicht lange genießen, denn nachdem ihm seine Gemahlin ein Söhnlein geboren, welches er Kuno taufen ließ, lebte sie nur noch ein Jahr und ging darauf in den Himmel, wo sie eigentlich ihrer Frömmigkeit wegen hingehörte. Was aber den edlen Ritter beim Tode seiner Frau so sehr an die alte Prophezeiung erinnerte, war ein Traum, den die Dame zu dreien Malen kurz vor ihrem Tode gehabt hatte. Ihr träumte nämlich, sie sehe oben vom Himmel zu, wie die Burg in hellen, lichten Flammen stehe. Sie hörte das Getöse der Mauerbrecher, das Schreien der Stürmenden, sie sah ihren Gemahl tapfer kämpfen und dann mit einem Schwert in der Hand fallen. Doch hatte sie gleich darauf den Trost, ihn im Himmel mit sich vereint zu sehen. Nicht so erging es ihrem Kind, dem armen Kuno. Sie erblickte deutlich das Gemach, wo der Kleine sich bei dem Getöse und Lärmen in einen großen Stuhl versteckt hatte. Sie sah, wie seine Wärterinnen vor Schrecken entliefen und ihn allein ließen. Sie zitterte heftig, als das Feuer und das Lärmen näher kam und fast kein Ausweg für das Kind blieb. Da sah sie plötzlich, wie der Kleine achtsam aufblickte und in eine Ecke des Gemachs lief, wo ein großer, kupferner Krug stand, den sie früher nie gesehen. Das Kind fasste den Henkel desselben, und es war, als wenn der Krug plötzlich davonliefe und den Knaben hinter sich dreinzöge. So sah sie ihn entschweben, die brennenden Treppen hinab, über die zertrümmerte Zugbrücke und die zerbrochenen Mauern ins Freie, wo der Knabe mit dem Krug plötzlich verschwand. Wie gesagt, dreimal träumte der armen Frau dieselbe Geschichte, genau einmal so wie das andere Mal. Sie erzählte diesen Traum ausführlich ihrem Gemahl, der gerade nicht sehr davon erbaut war. Doch fasste er sich und dachte als ein kluger Mann, »Niemand kann seinem Geschicke entgehen, also auch ich nicht. Wir wollen daher erwarten, was da kommt.« Auf das Bitten der kranken Gräfin hatte man alle Winkel des Schlosses nach einem Kruge durchsucht, der mit dem, welchen sie im Traume gesehen, einige Ähnlichkeit habe, und hatte auch wirklich unter altem Gerümpel einen solchen gefunden. Es war ein uraltes, kupfernes Gefäß, das man oft hatte liegen sehen und an das früher kein Mensch gedacht. Jetzt wurde es natürlich hervorgeholt, von Staub und Schmutz gereinigt, und da fand man denn, dass auf dem Bauche dieses Krugs sich allerlei schöne Schildereien befanden, Wappenschilder, Turniere, Schlachten und dergleichen. Der Krug wurde nun auf Befehl der Gräfin förmlich zum Spielkameraden des kleinen Kuno gemacht, der sich auch über diese neue Bekanntschaft nicht wenig freute. Es war ordentlich, als wisse das Kind, wie wichtig ihm nach dem Traume der Mutter dies Geräte einstens werden solle. Denn als man es ihm einmal gegeben, ließ es ihn nicht wieder von sich und konnte sich stundenlang damit unterhalten, indem es mit seinem kleinen Finger den wunderbaren Zeichnungen folgte, die sich auf dem Kruge befanden. Es war, als ob das schwache Leben der armen Gräfin bis dahin gezögert hätte, sich von ihrem Körper zu entfernen, und als glaube sie wirklich, dass der Krug ihrem Kinde einst zu seinem Schutzgeist werden würde. Genug, sie wurde seit dem Auffinden desselben von Tag zu Tage ruhiger und schloss kurz darauf die Augen, um die verderbte Welt zu verlassen und sich zu den besseren Freuden des Himmels zu erheben. Der Graf war natürlich über den Tod seiner Gemahlin sehr betrübt und schien sogar alle Lust verloren zu haben, seine früheren Raubzüge wieder zu beginnen. Der Knappe auf dem höchsten Turme der Burg erspähte vergebens ganze Züge reisender Kaufleute, sein Herr, der an die böse Prophezeiung dachte, hatte keine Lust, die Rache des Himmels durch böse Taten aufzufordern, sich seiner früher zu erinnern, als es ihr selbst gut deuchte. Er tat vielmehr alles, um sich auf der Erde, in dem Himmel, in einen guten Geruch zu setzen, machte Stiftungen, beschenkte arme Pilger aufs Reichlichste und lebte still und eingezogen für sich. Es war ihm jetzt ein größeres Vergnügen, bei dem kleinen Kuno zu sitzen und aus jenem kupfernen Kruge von dem besten Wein seines Kellers zu trinken, als draußen im Feld und Busch herumzureiten und zu rauben. Er konnte jetzt stundenlang von seinen früheren Fahrten erzählen oder so lange mit dem Kinde spielen, bis der Wein eine betäubende Kraft auf ihn übte und er ruhig entschlief. Dies Letztere widerfuhr ihm häufig, und wenn er dann aus jenem Gefäß getrunken, so hatte er weit angenehmere Träume als sonst. Wohl erging es ihm dann wie seiner verstorbenen Gemahlin, und er träumte vom Untergang seines Schlosses, aber er sah dann beständig aus dem Schutt und den Trümmern eine von jenen Blumen wachsen, die man Königskerze nennt, und die sich gerade und stolz über alle Gräser und Blumen erhob, die um sie wuchsen. Jetzt war der kleine Kuno 10 Jahre alt geworden, und da der alte Graf vom Schreckenberg keine Städter mehr beunruhigte, auch unter den benachbarten Rittern keine Feinde hatte, so fing er doch allmählich an, sich des Traumes seiner Gemahlin sowie der Prophezeiung als etwas Unwahrscheinliches zu erinnern. Leider durfte er sich diesem beruhigenden Glauben nicht lange überlassen, denn plötzlich fielen benachbarte, rohe Völker in das Land und es entstand ein allgemeiner, blutiger Krieg. Jetzt wusste Fratz Schreckenberg wohl, was die Stunde geschlagen hatte. Er berief seine Mannen und Reisigen und wählte einige der Besten unter ihnen, mit deren Hilfe er seine Schätze vergrub. Nachdem er die Männer aufs Reichlichste beschenkt, machte er sie durch einen feierlichen Eid verbindlich, dass sie, im Falle er nicht mit dem Leben davon käme, für seinen Sohn sorgen sollten. Darauf wurde die Burg, so viel es sich tun ließ, befestigt, und der Graf erwartete ruhig sein ferneres Schicksal, das sich auch rasch und traurig erfüllte. Alles geschah, wie es die verstorbene Gräfin im Traume gesehen. Die Burg wurde gestürmt, der Graf Fratz von Schreckenberg fiel, nachdem er wie ein Löwe gekämpft, und mit ihm die Besten seiner Mannen, ja, sogar alle die, welche ihm früher den Eid in Betreff seines Sohnes geleistet hatten, denn sie zogen es vor, den ersten Eid, den sie ihrem Herrn geschworen, den der Treue, zu halten, wonach sie mit ihm standen, fielen und starben. Die Mauern des Schlosses wurden gebrochen, so daß kein Stein auf dem andern blieb, und da die Wärterinnen des armen Kuno den Grundsatz befolgten, jeder ist sich selbst der Nächste, so ließen sie das arme Kind im Stich, und keine lebende Seele wußte, was aus ihm geworden war. Wie auf diese Art all das Schlimme geschah, was die Gräfin vorausgesehen, so erfüllte sich zum Besten des armen Kuno auch das Gute ihres Traumes, und der Knabe wurde auf eine wunderbare und unerklärliche Weise gerettet. Als der Lärm um das Schloss losbrach, hatte er anfänglich dem Schallen der Hörner und dem Ruf der Stürmenden ohne Furcht zugehört. Aber diese kindische Freude dauerte nur so lange, bis die Fenster des Gemachs, in welchem er sich befand, von den Flammen des brennenden Schlosses gerötet wurden, und bis das Geschrei der Kämpfenden, vermischt mit dem Geheul der Verwundeten, in den Gängen des Schlosses und auf den Treppen hörbar wurde, denn jetzt hatte ihn eine namenlose Angst erfasst. Er versuchte, die Tür zu öffnen, welche seine treulosen Wärterinnen hinter sich ins Schloss geworfen. Als dies aber seinen schwachen Kräften nicht gelang, so eilte er zu seinem alten Spielkameraden, dem kupfernen Kruge, der in der Ecke stand, und fasste den Henkel desselben, wobei er kläglich nach seinem Vater schrie. Die Ideenverbindung des Krugs mit seinem Vater war sehr natürlich, denn er hatte den alten Herrn in der letzten Zeit fast nur mit diesem Gerät in der Hand neben sich sitzen sehen. Aber Fratz von Schreckenberg hörte nicht mehr den Ruf seines Kindes. Es war just in demselben Augenblicke, wo ihn die Hellebarde eines Feindes über den Kopf traf, so daß er lautlos dahinstürzte. Das Kind, nachdem es einige Mal vergeblich nach dem Vater und seinen Wärterinnen geschrien, fühlte sich plötzlich auf eine Art fortgezogen, als sei der Krug ein lebendiges Wesen geworden, das ihn mit fortnähme. Die Tür sprang auf und Kuno ging hindurch, die brennende Treppe hinab, ohne von den Flammen versehrt zu werden, und durch die stürzenden Mauern, ohne dass ihn ein Stein getroffen hätte. Alsdann ging er im eiligen Laufe vorwärts durch die Höfe, dem großen Tore zu, und Kuno hatte bald das Freie erreicht. Plötzlich vernahm er neben sich aus einem brennenden Seitengebäude das Geschrei eines Knaben, der in den guten, glücklichen Tagen häufig mit ihm gespielt hatte. Dieser hieß Wolf und war der Sohn des Pförtners. Kuno hatte nicht so bald die Stimme seines alten Spielkameraden gehört, als er ihm antwortete, »Hier, hier!« und ihm zurief, »Eile dich, lieber Wolf, und komme her, sonst müssen wir beide verbrennen!« Dieser säumte nicht, aus seinem Versteck, einem großen steinernen Wassertrog, hervorzuspringen und kam eilig herbeigelaufen. Er hatte kaum das Gewand Kunos erfasst, als die unsichtbare Macht, welche diesen die brennenden Treppen im Fluge herabgetragen, wieder anfing zu wirken und mit den beiden Knaben in der größten Schnelligkeit davoneilte. Sie kamen den Berg hinab und wussten nicht wie. Sie liefen eine lange Strecke über das Feld, ohne zu ermüden, und wenn sie sich zuweilen im Laufe umwandten, um nach der Gegend zu sehen, wo sie hergekommen, so erblickten sie das väterliche Schloss Kunos in vollen Flammen. Ein Anblick, über den sie beide in Tränen ausbrachen, ohne aber in ihrem raschen Laufe deswegen einzuhalten. Darauf erstiegen sie andere Berge, und die brennende Heimat hinter ihnen fing schon an, undeutlich zu werden. Bald sahen sie nichts mehr davon als einen roten Widerschein am Himmel, denn der Abend war bereits hereingebrochen. Jetzt fühlten die beiden Knaben auch plötzlich, dass sie äußerst ermüdet seien und sahen sich deshalb nach einem Orte um, wo sie die Nacht verbringen könnten. Aber da war weit und breit nichts zu sehen als Heide und Wald und Berg und Tal, kein Haus, ja nicht einmal eine ärmliche Scheune, wo sie hätten hineinkriechen können, um die Nacht nicht unter freiem Himmel bleiben zu müssen. Sie setzten sich ins grüne Moos unter einen Baum, und nachdem sie sich gegenseitig recht kläglich angesehen und etwas dabei geseufzt hatten, brachen sie auf einmal in Tränen aus und fühlten jetzt zum ersten Mal, was sie alles verloren. »Ach«, jammerte Kuno, »wo mag mein Papa jetzt sein? Sie haben ihn gewiss totgeschlagen und er lebt nicht mehr.« »Ja«, fuhr Wolf fort, »und der meinige und meine Mutter und das kleine Schwesterlein.« »Alle«, fiel Kuno seinem Gefährten in die Rede, »ja, alle sind tot, mausetot.« Bei diesem letzten Worte brachen sie aufs Neue in heftigere Tränen aus und schluchzten eine Weile sofort. Da sich aber niemand in der Nähe befand, der sie bedauert und gebeten hätte, nicht mehr zu weinen, so hörten sie bald auf, und Wolf, der 2 Jahre älter war als Kuno, versuchte es zuerst, seinem Gefährten andere Gedanken einzuflößen. »Ja, lieber Kuno«, sagte er, »wir sind einmal so unglücklich und haben alles verloren. Was ist da nun zu machen? Da kein Haus in der Nähe ist, das uns aufnehmen könnte, so müssen wir unter freiem Himmel schlafen und werden wahrscheinlich davon nicht sterben. Erinnerst du dich noch, wie dein Vater uns einmal erzählte, dass er als kleiner Bube mitreiten musste auf die Jagd und dass sie sich dann alle verirrten und er so gut wie der älteste Knappe im Moos geschlafen hat, und es hat ihm nichts getan. Daher wollen wir den Versuch machen, uns fest zusammenlegen und sehen, ob wir nicht auch unter freiem Himmel schlafen können.« Kuno fühlte sich durch die Worte seines Unglücksgefährten in der Tat etwas gestärkt, und da er ebenso gut wie Wolf ein herzhafter Bursche war, so sagte er ja, und sie suchten sich eine passende Stelle zum Schlafen aus. Den kupfernen Krug, dem die beiden, ohne es zu wissen, ihre Rettung verdankten, hatte Kuno bis jetzt mit der einen Hand festgehalten, denn dies Gefäß, sein einziges Erbstück, brachte ihm eine so lebhafte Erinnerung an sein verbranntes väterliches Haus, an Vater und Mutter, dass er sich durch die Nähe desselben ordentlich getröstet fühlte. Nachdem die beiden Knaben sich eine Zeit lang an dem Orte, wo sie sich befanden, umgesehen, entdeckten sie eine hohle Eiche, die inwendig mit dem schönsten Moos bedeckt war. Wolf ließ seinen Gefährten zuerst hineinkriechen, damit dieser und der Krug den sichersten und besten Platz hätten, er selbst aber legte sich vorne an den Eingang, um im Fall einer Gefahr seinen kleinen Freund beschützen zu können. Beide entschliefen auch bald, und da sie sehr ermüdet waren, erwachten sie nicht eher, bis die Sonne über den fernen Bergen heraufstieg und einen ihrer roten, zitternden Strahlen in den Baum sandte. Sie sprangen auf, krochen aus ihrer Lagerstatt hervor und hielten einen Rat, was nun zu tun sei. Kuno meinte, ob es nicht am rätlichsten wäre, den Weg nach der verbrannten Burg zurückzusuchen, um nachzusehen, ob nicht vielleicht noch einer von des Vaters Freunden am Leben sei, der ihnen alsdann helfen könne. Doch Wolf verwarf diesen Vorschlag, indem er seinem kleinen Freunde erklärte, dass die Feinde dort überall herumschwärmen würden, um nach Beute zu suchen, und dass diese sie unfehlbar umbringen würden, sobald sie sich blicken ließen. Das Letztere leuchtete denn dem armen Kuno auch ein, und beide beschlossen, auf gut Glück ins Land hinaus zu wandern, um zu sehen, auf welche Art sie sich durchhelfen könnten. Sie pflückten einige Beeren, die herumstanden, zum Frühstück und gingen dann zu einem kleinen Bache, der sich auch nicht weit von dem Baume befand. Hier schöpften sie mit dem Krug einen Trunk klaren Wassers, und nachdem sie beide daraus getrunken hatten, verwunderten sie sich nicht wenig, als sie fühlten, dass sie trotz dem wenigen, was sie gegessen, ganz gesättigt waren. Nun brachen sie mit frischen Kräften auf, und nachdem sie sich umgesehen und nachgedacht, nach welcher Gegend zu ungefähr ihre Heimat liegen würde, wandten sie derselben den Rücken und gingen auf der entgegengesetzten Richtung buchstäblich ihrer Nase nach, ohne ein bestimmtes Ziel. Das Einzige, was sie allenfalls leitete, war der bessere oder schlechtere Boden, über den sie gingen. Bald machten sie einen großen Umweg, um nicht mitten durch einen Sumpf warten zu müssen, bald gingen sie lange am Rande eines Waldes dahin, welcher von breiten Wassergräben umzogen war, und so nahmen den ganzen Tag die Mühseligkeiten kein Ende. Schon sank die Sonne, und noch immer hatten sie keine Aussicht, die Nacht besser zuzubringen als die vorige. Auch hatte die Gegend ringsumher nicht das Ansehen, als sei sie von menschlichen Wesen bewohnt, denn man erblickte keine Fruchtfelder oder Obstbäume, sondern nichts als traurige Heide, durch welche sich hie und da kümmerlich ein halb ausgetrocknetes Bächlein wand. Was man dann und wann von Waldungen erblickte, waren schwarze, düstere Tannen, die ihre Zweige traurig zum Boden hängen ließen und laut seufzten und klagten, wenn der frische Wind über sie hinstrich. Es wurde jetzt dunkler und immer dunkler, und die beiden Knaben setzten sich ganz ermüdet an eines jener Bächlein hin, und da sie auf ihrem heutigen Marsche keine Beeren gefunden hatten, um ihren Hunger zu stillen, so schöpften sie mit ihrem Kruge aus der Quelle etwas Wasser. Doch wie erstaunten sie, als sie einen Schluck getan und dieselbe Entdeckung machten, worüber sie am Morgen aber nicht viel nachgedacht, nämlich die, dass sie von dem wenigen Wasser, was sie getrunken, so gesättigt waren, als hätten sie die beste Speise genossen. Sie schliefen nun getröstet wieder ein, wachten am anderen Morgen gestärkt und erquickt auf und setzten ihren Marsch fort. Es war nun der dritte Tag, dass sie ihre Heimat verlassen hatten, und leider wussten sie noch nicht, was sie für die Zukunft beginnen sollten. Sie gingen über die Heiden dahin, durch die Tannenwälder, hinter denen wieder neue Heiden kamen, und so fort bis nachmittags. Eben als die Sonne wieder anfing, abwärts zu steigen, blickten sie vor sich in der Ferne ein Gebirge, das mit anderem frischen Grün und nicht mit Tannen bewachsen war, und wo sie endlich hofften, Menschen zu finden, die ihnen helfen würden. Sie stärkten sich wieder mit einem Trunk frischen Wassers und wanderten so rüstig voran, dass sie mit sinkender Nacht die Berge erreicht hatten, die vor ihnen lagen. Ihre Hoffnung, dort endlich Menschen und Häuser zu finden, die ihnen eine andere Lagerstatt als die bisherige gewähren würden, ließ sie nicht am Fuß des Gebirges unter freiem Himmel ihr Nachtlager aufschlagen, sondern sie begannen rüstig aufwärts zu steigen, um sich droben nach einer Stadt oder einem Hause umsehen zu können. Hinter ihnen stieg der Vollmond auf und beleuchtete ihren Weg aufs Beste, ein Umstand, der den beiden Knaben heute Abend besonders gut zustatten kam, denn je höher sie stiegen, je schlechter wurde ihr Weg. Bald standen ihnen große Felsenzacken drohend entgegen, zwischen denen sie erst nach langem Suchen einen Weg fanden, Dann waren wieder die Äste der Bäume und Gesträuche so dicht ineinander verwachsen, dass sie nicht hindurch konnten, sondern darüber hinwegklettern mussten. Nach 1000 solchen Schwierigkeiten erreichten sie endlich die Höhe des Gebirges und warfen sich ermüdet unter einer Eiche nieder, um eine Weile auszuruhen. Vor ihnen senkte sich der Wald wieder hinab, und es schien ihnen, als umschließe der Gebirgszug, auf dem sie sich befanden, in einem großen Bogen ein stilles Tal. Und so war es auch. Nachdem sie eine Zeit lang ausgeruht, kletterte Wolf auf die Eiche, unter welcher sie sich befanden, und spähte nach besten Kräften umher. Allein, so sehr er sich bemühte, ein Haus oder dergleichen zu entdecken, so sah er doch nichts als die Spitzen der Bäume. Wohl erblickte er hier und da aus dem Grün des Waldes etwas hervorblitzen, als er aber schärfer hinsah, gewahrte er, dass es ein großer, runder See sei, auf den die Strahlen des Mondes fielen. Kuno, der sich mit dem trostlosen Bescheid nicht begnügen wollte, stieg ebenfalls auf den Baum, nahm aber seinen Krug mit, denn er hatte ihn zu lieb, um ihn nur einen Augenblick von sich zu lassen. Als er auf der Spitze des Baumes angelangt war, ließen die beiden Knaben gemeinschaftlich ihre Blicke umhergehen, und obgleich Wolf wiederholt versicherte, es sei nichts zu sehen, so rief doch Kuno plötzlich aus, er erblicke da unten ein kleines Häuschen und zeigte mit dem Finger darauf hin. So sehr sich auch Wolf die Augen wischte und so lange hinschaute, bis ihm die Bäume rundherum zu tanzen schienen, so gewahrte er doch nichts, bis er ganz zufällig seine Hand auf den kupfernen Krug legte und dann ebenfalls das Häuschen erblickte, von dem Kuno gesprochen. Er konnte sich nicht genug darüber verwundern, dass er eine Sache, die doch jetzt so deutlich vor ihm lag, früher nicht bemerkt. Nachdem er jetzt die Vorsicht gebraucht hatte und seine Mütze nach der Gegend zu, wo das Häuschen lag, vom Baume herabgeworfen, stiegen beide vergnügt herab und machten sich eiligst auf den Weg dahin. Sie gingen leichter in das Tal hinab, als sie vorhin den Berg aufwärts gestiegen waren, doch mussten sie noch ein paar gute Stunden laufen, ehe sie das kleine Haus erreicht, das ihnen von dem Baume droben so nahe zu liegen schien. Jetzt traten sie aus dem Wald auf einen freien, mit Rasen bedeckten Platz, in dessen Mitte ein kleines Gärtchen lag und in demselben das Häuschen. Das Gärtchen war mit einem Zaun eingefasst, der aus lauter schneeweißen und rosenroten Korallen bestand, deren Spitzen sich in silbernen Schlangenköpfen endigten. Um diesen wunderbaren Zaun gingen sie mehrere Male herum und suchten lange vergeblich nach einem Pförtchen, das ihnen den Einlass gewährte. Sie waren schon im Begriff, hinüberzuklettern, als Kuno, der den kupfernen Krug in seinem Arme trug, mit demselben beim Vorbeigehen die Korallen berührte, und nun sprang plötzlich ein Türchen auf und ließ sie eintreten. Hinter ihnen schlug es wieder zu, und obgleich sie jetzt die Stelle wussten, wo es sich befand, so waren doch die Korallen so wunderbar ineinander gefügt, dass sie vergeblich die Öffnung, zu der sie hereingetreten waren, zu entdecken suchten. Hatten sie sich hierüber schon genug verwundert, so brachte sie der Anblick des Gärtchens selbst, das sie in dem klaren Mondschein so ziemlich übersehen konnten, vor Erstaunen fast außer sich. Die Wege, welche sich zwischen den Blumenbeeten hinschlängelten, glänzten, als beständen sie aus Silber, das man zu Staub zerstoßen. Ach, und doch war dieser Glanz noch alles nichts gegen die Blumen selbst, die auf den Beeten wuchsen. Es war nicht anders, als schüttle man Diamanten, Rubinen, Smaragden, Perlen, Gold und Silber immerfort durcheinander, so glänzte und flimmerte es vor den Augen der erstaunten Knaben. Vor lauter Glanz und Pracht war es ihnen nicht möglich, eins dieser wunderbaren Gewächse näher zu besehen. Auch ermahnte Wolf seinen Gefährten, sich nicht zu lange in dem fremden Garten aufzuhalten, sondern auf das Häuschen zuzugehen, damit der Eigentümer desselben nicht böse würde, wenn sie so lange in seinem Besitztum herumgafften, ohne ihn erst um Erlaubnis zu fragen. So demütig und still wie möglich näherten sie sich deshalb dem kleinen Hause, das vor ihnen lag. Es war nicht minder schön und prächtig als der Garten. Seine vier Mauern bestanden aus glattem, weißem Marmor, und die Fenster, die sich in demselben befanden, schienen ungeheure Brillanten zu sein, die in Gold gefasst und eingesetzt waren. Das Dach bestand aus roten Korallen, deren Zacken alle in die Höhe wuchsen, und da sich hier, wie an dem Zaune, auf jeder dieser Spitzen ein silberner Schlangenkopf befand, so sah es aus, als ringelten sich dort oben tausende von roten Schlangen zusammen. Jetzt standen die beiden Knaben vor der goldenen Tür, und Wolf klopfte bescheiden an, um sich dem Eigentümer bemerkbar zu machen. Er klopfte einmal, zweimal, ja dreimal, aber es kam niemand, der ihm die Tür geöffnet hätte. Da sie nun glaubten, da drinnen sei alles im festen Schlafe, so pochten sie stärker, und als auch dies nichts half, erhoben die beiden Knaben ihre Stimme und baten so flehend wie möglich, man möchte ihnen doch aufmachen, sie seien ein paar arme Kinder, die sich verirrt hätten und nicht wüssten, wo sie die Nacht zubringen sollten. Alles vergebens. Niemand erschien, und es wurde auch innen nicht das kleinste Geräusch vernehmbar. Kuno, der sehr ermüdet war, setzte sich vor der Tür auf die Erde, und als er den kupfernen Krug neben sich stellte, berührte dieser von ungefähr die Tür, welche nun plötzlich aufsprang. Wolf, der hierüber sehr erstaunt war, trat einen Schritt zurück und wagte nicht hineinzutreten. Endlich aber fassten beide Mut, und nachdem sie noch einmal nach dem Eigentümer gerufen, der sich aber weder sehen noch hören ließ, traten sie in das Häuschen und kamen in ein kleines Zimmer, wo alles mit der gleichen Pracht ausgestattet war. Was sie am meisten verwunderte und zugleich erfreute, war der Anblick zweier Betten, die hier standen. Schüchtern und ängstlich traten sie zu einem derselben, um nachzusehen, ob nicht vielleicht jemand darin liege. Aber wenn sie die seidenen Decken und Kissen auch noch so genau untersuchten und sogar unter die Betten sahen, sie fanden niemand, worauf sie sich nach einer kurzen Beratschlagung in ihrer großen Ermüdung überreden ließen, selbst in diesen beiden Betten Platz zu nehmen. Sie zogen sich also aus, krochen unter die seidenen Decken, sprachen ihr Abendgebet und fielen bald in einen festen Schlaf. Ende von Abschnitt 13.